Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Das Ende der Paraden von Ford Madox Ford. Aus dem Englischen von Joachim Utz. Zapfenstreich. Epilog. Mein armer Mann, was haben sie aus dir gemacht? Was haben sie dir angetan? In innigem, dramatischem Tonfall sagte sie: Mein Mann, was für ein Leben führen wir hier? Hat es je so etwas Seltsames, Unsinniges gegeben? Seltsame Wesen sind das. Unsere Verwandten. Ich zumindest bin dafür liberal genug. Aber es sind seltsame Wesen. Von seinem Lager starrte er in das Weidengeflecht, mit dem sein strohgedeckter Unterstand verspannt war. Die Wiesen waren eine grüne Unendlichkeit, 4 Grafschaften lagen in seinem Blickfeld. 6 niedrige, grob behauene junge Eichenstämmchen trugen das Dach, auf das die Zweige eines Apfelbaums hingen. Französischer Holzapfel. Die Hütte hatte keine Wände. Ein italienisches Sprichwort lautete: Wer einen Baum über sein Dach wachsen lässt, lädt sich den Arzt zum täglichen Besuch. So ungefähr heißt es. Er hätte gerne gegrinst, aber das hätte jemand sehen können. Für einen Mann, der sich nicht mehr von der Stelle bewegte, war sein Gesicht eigenartig walnussfarben. Sein Kopf, der sich ins Magermilchweiß der Kissen eindrückte, hätte der eines Zigeuners sein können, mit dem dunklen, angegrauten, äußerst kurzgeschnittenen Haar, dem sorgfältig, völlig glatt rasierten, vollkommen regungslosen Gesicht. Die Augen bewegten sich jedoch mit ungewöhnlicher Lebhaftigkeit, denn in ihnen und den Lidern versammelte sich alles Leben dieses Mannes. Den Pfad hinab, den man in das kniehohe Gras gemäht hatte und der vom Stall zu der Hütte führte, ging schwerfällig rudernd ein älterer Bauer. Seine überlangen, behaarten Arme schwangen hin und her, als fehlten ihm eine Axt oder ein Holzklotz oder ein voller Sack, um ihn zu einem vollständigen Mann zu machen. Er war von breitem Wuchs und steckte in einer Kniehose aus Kord. Wollen Sie umgedreht werden? Der Mann im Bett senkte langsam die Augenlider. Wollen Sie einen Schluck Most? Wie zuvor senkte der Angesprochene die Augenlider. Der stehende Mann hielt sich mit seiner riesigen Hand wie ein Gorilla an einem der Eichenpfosten fest. Nie so einen guten Most getrunken, sagte er. Gunning, hat seine Lordschaft gesagt, war an dem Tag, als die Füchsin im Hühnergehege des Wildhüters eingebrochen ist. Gunning erzählt umständlich die lange Geschichte. Um zu beweisen, dass ein englischer Landedelmann den Fuchs dem Fasan vorzieht oder vorziehen sollte, wenn er von echtem Schrot und Korn ist. Der englische Landedelmann. Nein, keine Rede konnte für seine Lordschaft davon sein, sagte Gunning, die Füchsin schießen zu lassen oder nur zu stören. Trächtig, wie die nun mal war. Schrecklich, was eine trächtige Füchsin mit Fasanenküken im Hühnerstall anstellen kann. Ja, muss ja auch für 6 oder 7 fressen, klar. Sind doch alle im Wachsen. Das hatte seine Lordschaft also damals zu Gunning gesagt. Und jetzt die Beschreibung des Mosts. Herb. Herb wie die Heide war der. Und stark wie Gift. Körper hatte er gehabt. Kraft hatte er gehabt. Keinen einzigen Tropfen hatte es im Haus seiner Lordschaft zu trinken gegeben, der nicht 10 Jahre im Fass gewesen war. Jede Woche hat er 3 Schafe geschlachtet. Fürs Haus- und Hofgesinde. Und 300 Tauben. Die Zeiten sind nicht mehr, was sie mal waren. Aber seine Lordschaft hält durch. Und das bleibt so. Der Mann im Bett, Mark Teachens, hing seinen eigenen Gedanken nach. Banning fing an, die Hecke mit kräftigen, streifenden Schlägen seiner Sichelhaue zu stutzen. Immer noch wuchsen viel zu viele Brombeeren in der Hecke. In einer Woche würde sie wieder verwildert sein. Sie hielten die Hecke so niedrig, um ihm etwas Unterhaltung durch die Leute auf dem Pfad zu verschaffen, obwohl sie sie am liebsten so hoch hätten wachsen lassen, dass niemand in den Obstgarten hätte schauen können. Nun, er hatte Leute hier vorbeigehen sehen, mehr als sie sich vorstellten. Was zum Teufel führt Silvia eigentlich im Schilde? Und Edward Kempchen, der alte Esel? Ohne Zweifel war irgendwas im Busch. Nun, er, Mark, würde sich nicht einmischen. Marie Leonie, früher Charlotte, kannte keinen der beiden Hübschen vom Ansehen. Bestimmt hatte sie aber beobachtet, wie sie über die Hecke nach unten spähten. Fürsorglich wie sie waren, hatten sie am linken Eckpfosten seines Unterstandes hier ein breites Brett angebracht, damit ihn die Vögel unterhielten. Dabei hatte sein Interesse eigentlich immer größeren Tieren gegolten. Eine Heckenbraunelle, lautlos und unscheinbar grau, sitzt geisterhaft da auf dem Brett. So etwas wie eine stumme Nachtigall, schmächtig, lang, dünnschnäbelig, fast ohne Zeichnung. Wie es sich für einen Vogel gehört, der selten das Licht der Sonne sieht, sondern im tiefen Dämmer dichter Hecken lebt. Marie Leonie, geborene Rio Tor, stieg die Stufen und dann den Pfad herauf. Mon âme. Er erkannte sie an ihrem Atem. Mon pauvre âme. In einer langen Schürze aus bedruckter Baumwolle stand sie mit einem Teller Suppe in den Händen neben ihm. Mein Mann, mon âme. Sie war der Typ der großen blonden Frau, wie man sie in der Normandie sieht. Ce qu'ils ont fait de toi. Ihr ungewöhnlich blondes Haar war für eine Frau in den 40ern üppig und auffällig. Sie lebte jetzt seit 20 Jahren mit Mark Teachens zusammen, hatte sich aber bisher immer geweigert, Englisch zu sprechen, weil sie eine unbezwingbare Verachtung sowohl für die Sprache als auch für die Menschen ihrer Wahlheimat empfand. Mon pauvre homme. Ihre Rede sprudelte. Ce qu'ils ont fait de toi. Das kleine Tablett mit dem Teller voll rötlich-gelber Suppe hatte sie auf ein glattes Holzbrett gestellt, das man auf einer Spindel unter dem Bett hervordrehen konnte. In der Suppe war ein glänzendes Fieberthermometer, das sie von Zeit zu Zeit bewegte und betrachtete, neben dem Teller eine gläserne Spritze mit einer Maßeinteilung. Il, sie, so sagte sie, hätten sich zusammengetan, um ihre Gemüsesuppe ungenießbar zu machen. Sie wollten ihr nicht ihre Navet de Paris geben, sondern welche, die rund wie Knöpfe seien. Die Lauchstangen hätten die Konsistenz von Holz. Sie seien entschlossen, ihm die Gemüsesuppe vorzuenthalten, weil sie wollten, dass er Fleischbrühe zu sich nehme. Sie seien Kannibalen. Nichts als Fleisch, Fleisch, Fleisch. Mein armer Mann, was haben sie aus dir gemacht? Mein armer Mann. Was haben sie aus dir gemacht? Was haben sie dir angetan? Mein Mann. Mein Mann, mein Mann. Was für ein Leben führen wir hier? Hat es je so etwas Seltsames, Unsinniges gegeben? Lassen wir uns zu einer Tasse Tee nieder, kann sie uns jeden Augenblick vom Mund gerissen werden. Lassen wir uns auf einem Sofa nieder, kann jeden Augenblick das Sofa verschwinden. Ich sage nichts dazu, dass du Tag wie Nacht immerzu hier im Freien liegen musst. Weil ich weiß, dass es auf deinen Wunsch hin geschieht, dass du hier liegst. Und nie, nie will ich das, was du wünschst und billigst, ablehnen. Aber kannst du nicht veranlassen, dass wir endlich in einem vernünftigen Haus wohnen, in einem, das besser für Menschen unseres Alters ist und ohne das viele hin und her oder ein und aus? Aus einer Tasche ihrer Schürze holte sie ein Fläschchen Eau de Cologne und einen Wattebausch. Diesen feuchtete sie an und tupfte damit noch besorgter zuerst sein Gesicht und dann seine mageren mahagonifarbenen Hände ab, die sie aufgedeckt hatte. So wie jene Frauen, die man in Frankreich dabei antrifft, wie sie im August vor den Kirchentüren die weißen Seidengewänder und das Gesicht ihrer Lieblingsmadonna waschen. Du kannst es. Du bist derjenige, der hier allein bestimmt. In innigem, dramatischem Tonfall sagte sie, mein Mann. Mein Mann? Fast genauso gut hätte sie meine Gottheit sagen können. Ich kenne deine Vermögensverhältnisse nicht. Es war nie deine Art, mich darüber aufzuklären. Du hast mich aufs Angenehmste versorgt. Nie habe ich einen Wunsch geäußert, den du nicht erfüllt hättest. Auch wenn es stimmt, dass meine Wünsche immer vernünftig waren. Obwohl ich einmal in einer Zeitung gelesen habe, dass du über außerordentliche Reichtümer verfügst. Du kannst es. Du bist derjenige, der hier allein bestimmt. Indem sie dabei die Hände nach oben reckte, glich sie einer Griechin, die eine Gottheit anrief. So groß und schön war sie und so üppig blond ihr Haar. Mein armer Mann, was haben sie aus dir gemacht? Ce qu'ils ont fait de toi. Was haben sie dir angetan? Warum sind wir hier? Was hat es zu bedeuten? Warum wohnst du hier in diesem seltsamen Gebäude? Und dein Bruder und seine Geliebte, sie zeigen sich in sämtlichen anderen Bereichen des Lebens so verrückt, dass ihre Verrücktheit sich auch auf das hier erstrecken mag. Warum also machst du dem Ganzen kein Ende? Du hast die Macht. Du hast hier alle Macht. Und tatsächlich war seine Rätselhaftigkeit, war sein Schweigen für sie das Gebaren einer Gottheit, die sowohl Pfeile versenden als auch unvorstellbare Vergünstigungen zu gewähren vermochte. Von den Unsterblichen ist ja bekannt, dass sie sich gerne Menschen zu Gefährten erwählen. Ist das einmal geschehen, so haben die Erwählten wahrhaftig ein glückliches Los. Marie Leonie, sie fühlt sich als eine von ihnen. Nicht einmal Marx' plötzlicher Anfall hatte ihr dieses Gefühl seiner weitreichenden und unerforschlichen Macht nehmen können, und sie war außerstande, die Überzeugung aufzugeben, er könnte, wenn er nur wollte, sprechen, gehen und die Taten eines Herkules vollbringen. Die Kraft seines Blickes war ungebrochen, und es war der unergründliche Blick eines stolzen, wachsamen und befehlsgewohnten Mannes. Und das Geheimnisvolle seines Anfalls, sowie dieser selbst, bestärkten sie nur in ihrer unterbewussten Überzeugung. Der Anfall war auf so undramatische Weise gekommen, dass auch die übereinstimmenden Aussagen der herbeigerufenen, wichtigtuerischen und in ihren Augen fast stümperhaften englischen Ärzte, eine Art Schlag müsse ihn im Bett heimgesucht haben, nicht vermochte, sie in ihrer Überzeugung zu erschüttern. Ja, sogar als ihr eigener Arzt, Drouin Rouault, ihr mit Bestimmtheit versicherte, dass es sich hier, seiner Erfahrung nach, um einen Fall plötzlich auftretender Hemiplegie einer ganz bestimmten Art handle, blieb sie, obwohl sie vom Verstand her seine Schlussfolgerung akzeptierte, bei dem, was ihr Unterbewusstes ihr eingegeben hatte. Und sie hatte besonders darauf hingewiesen, dass sie Mark Teachens als einen Mann kenne, dessen Entschlusskraft nicht in Worte zu fassen sei. Sie bat diese Herren eindringlich, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der genaue Wortlaut des Waffenstillstands einen Mann von Marks Willenskraft und persönlichen Eigentümlichkeiten veranlasst haben könne, sich für immer aus allen menschlichen Beziehungen zurückzuziehen, und dass ihn, falls er sich einmal so entschieden habe, nichts mehr bewegen könne, seinen Entschluss zu ändern. Das letzte von ihm gesprochene Wort sei gefallen, während einer seiner Kollegen im Ministerium mit ihr telefoniert habe, um ihr zur Weiterleitung an Mark den Wortlaut des Waffenstillstands durchzugeben. Auf die Nachricht hin, die sie ihm über die Schulter weg habe weitergeben müssen, habe er vom Bett aus eine Bemerkung gemacht. Er habe sich zu jener Zeit gerade von einer beidseitigen Lungenentzündung erholt. Jene Bemerkung könne sie nicht genau wiedergeben, sie sei sich aber fast sicher, dass sie auf Englisch in etwa gelautet habe, er wolle nie mehr ein einziges Wort sagen. Sie sei sich jedoch bewusst, dass ihre eigene Voreingenommenheit sehr wohl Einfluss auf das Gehörte gehabt haben könne. Sie selbst habe auf die Nachricht hin, dass die Alliierten nicht beabsichtigten, den Deutschen bis in ihr eigenes Land nachzusetzen, ihr selbst sei danach gewesen, dem hohen Beamten am anderen Ende der Leitung zu sagen, dass sie mit ihm und seiner ganzen Rasse nie wieder ein Wort wechseln wolle. Der Franzose hatte ihr natürlich ehrerbietig zugehört, sich sogar ein wenig gegen sie verneigt, doch hatte er mit einer sozusagen unzugänglichen Hartnäckigkeit bemerkt, dass es sich um einen Schlaganfall handle. Madame muss in Rechnung stellen, dass das, was den Anfall ausgelöst hat, es umso wahrscheinlicher sein lässt, dass es sich tatsächlich um einen Schlaganfall handelt. Dieses Argument müsse ihr als Französin nahezu unwiderlegbar erscheinen. Denn der Verrat an Frankreich durch seine Alliierten im erhabensten Augenblick des Triumphs sei ein Verbrechen gewesen, dessen Bekanntwerden sehr wohl das Ende der Welt wünschenswert erscheinen lassen mochte. Ja, mon pauvre homme. Seltsame Wesen sind das. Auch unsere Verwandten. Ich schließe die junge Frau mit in diese Kategorie ein. Ich zumindest bin dafür liberal genug. Aber es sind seltsame Wesen. Es ist eine merkwürdige Sache. Sie verließ ihn wieder und stieg den Pfad hinauf zum Stall, der, weil sie über die Wesensart der Verwandten ihres Mannes sinnierte. Sie waren die Verwandten einer Gottheit, aber Gottheiten hatten merkwürdige Verwandte. Il, Christopher Tietjens, ungeschlacht, scheinbar schwer von Begriff, in Wirklichkeit aber ausgestattet mit übernatürlichem Scharfblick. Gunning sagt, der Kapitän spricht nie. Aber wer weiß, was er denkt? Er sieht alles. Durfte man also annehmen, Christopher Tietjens werde, wenn Mark tot und er der tatsächliche Besitzer eines Ortes namens Groby und des riesigen Gebiets kohlereichen Landes war, über das die Zeitung geschrieben hatte, so gutmütig und anspruchslos bleiben, wie er sich jetzt zeigte? Es war ganz gewiss denkbar, aber ebenso, wie er den Anschein erweckte, schwer von Begriff zu sein, in Wirklichkeit aber mit übernatürlichem Scharfblick begabt war, mochte er sich sehr wohl nach außen als Verächter von Reichtümern geben, um sich dann aber in einen Arpagon zu verwandeln, sobald er die Zügel der Macht in Händen hielt. Die Reichen sind bekannt für ihre Hartherzigkeit. Und eher als bei einer anderen würde ein Bruder bei der Witwe des Bruders Beute machen wollen. Sie schaute hinaus auf den Dorfanger, der bis zu einer Gruppe von Buchen anstieg. Auf die Hühner, leuchtend kastanienfarbene Vögel, die sich mit äußerster Emsigkeit auf dem intensiven Grün des abgeweideten Grases zu schaffen machen. Dieser Hahn war ein schrecklicher Franzose. Un vrai de la vraie. Man konnte sich nichts vorstellen, was Christopher Tietjens unähnlicher gewesen wäre. Die nach hinten scharrenden Beine auf den tänzelnden Füßen, der Gang eines wahren Lehrmeisters gesellschaftlicher Umgangsformen in einem Internat für junge Damen. Un vrai de la vraie. Wie der Kratzfüße macht, den Kopf senkt, dann wieder stolziert, die ganze Zeit das Maiskorn im kraftvollen Schnabel, das er dann ablegt und auf das er einpickt, damit es weich wird, um es dann schließlich vor seiner vorübergehend Auserwählten niederzulegen. Kann sein, dass er gar kein Maiskorn hat, wenn er seine Einladungen aussendet. Kann sein, dass er nur seine Favoritinnen zu sich ruft, um ihr Lob entgegenzunehmen oder den Liebesakt zu vollziehen. Dann ist er ganz der Mann, von dem eine Frau sich wünscht, er würde sich zu ihr herablassen. Wahrlich sehr im Unterschied zu jenem Monsieur Christopher, der sogar noch als Soldat mehr einem vollen, grauen, grobleinenen Mehlsack als allem anderen glich, der kurzatmig war und mit seinen kaltblauen Augen rollte. Als er ihr Zimmer betreten hatte, das schwach von einer Veilleuse erleuchtet war, einem Nachtlicht, das ja so viel sparsamer als eine elektrische Schirmlampe ist, er war zu ihr gekommen, um ihr zu sagen, sie solle nicht darüber erschrecken, im Zimmer ihres Geliebten zwei Priester, einen Beamten sowie einen Rechtsanwalt und dessen Sekretär anzutreffen. Diese Herrschaften in schwarzen Roben machen ihre Aufwartung, wenn der Tod kommt, und bringen Testamentsformulare und die letzte Ölung. Der Arzt und ein Mann mit Sauerstoffzylindern waren dort gewesen. Es war eine hübsche Versammlung jener Geier, die uns durchs Leben begleiten. Sie hatte sofort aufgeschrien. Plötzlich war ihr der Verdacht gekommen, er könne vielleicht die Pompe Funèbre verständigt haben. Es war jener Schrei, den man unwillkürlich beim Nahen des Todes ausstößt. aber er hatte sich bemüht, sie zu beruhigen. Christoph Fer. Er hat versichert, dass der Priester wegen der Eheschließung da ist und der Rechtsanwalt, um die Unterschrift für ein neues Testament einzuholen. In diesem seltsamen Land setze eine Eheschließung jedes bisherige Testament außer Kraft. Dies versicherte ihr Tietjens, Christoph Fer. Wo aber solche Eile vonnöten ist, besteht ja Todesgefahr. Sie schrie, sie sollten ihre Heiratsdokumente und Testamentsformulare wieder einpacken und ihr nur ihren Mann wiedergeben. Sie hätten ihr nur erlauben sollen, ihm ihre Tisane zu geben, anstatt... Ich schwöre, dass ich alle diese Männer hinauswerfen und ihm Tees aus Mondkapseln und Lindenblüten geben werde, sobald ich Madame Tietjens bin und das Recht dazu habe. Bei dieser Gelegenheit war ihr zum ersten Mal die Existenz einer anderen Tietjens-Frau, Christophers Frau, bewusst geworden. Sie hatte nicht gewusst, dass Christopher eine Frau hatte. Warum nur war sie nicht da? Aber man hatte ihr mit seiner umständlichen Höflichkeit und schwer atmend erklärt, es mit den Formalitäten der Eheschließung deshalb so übertrieben genau zu nehmen, weil sie, Marie-Leonie Tietjens, im Falle, dass sowohl er als auch Christopher stürben, Schwierigkeiten mit einer gewissen Sylvia bekommen könnte, diesem Flittchen. Nun gut, sie, Marie-Leonie, war bereit, ihrer rechtmäßigen Schwägerin die Stirn zu bieten. One, two, two, three. Sylvia? Sylvia! One, two, two, three. Die Dame Miss Tietjens. Schwanger? Sylvia! One, two. Schwanger? One, two, two, three. Ein Kerl namens Drake. Drake? Untreu. Wirklich eine Hure? Eine Hure. Und Miss Wenner? Valentine Wenner? Nein. One, two, two, three. Kein einziges Mal. Niemals. Nein. Valentine Wenner, one, two, three. Onkel Mark? Eine Knabenstimme sagt, Onkel Mark. Wer zum Teufel mag das sein? Die Stimme des Knaben sagte, ich hoffe, Sie verzeihen. Ich weiß, dass es nicht richtig ist. Er konnte den Knaben nicht sehen, ohne den Kopf auf dem Kissen zu drehen, und war entschlossen, den Kopf nicht zu drehen. Ich hoffe, Sie verzeihen. Er hatte das Gefühl, dass jemand ungefähr ein Yard neben seiner rechten Schulter stand. Wenigstens war der Junge nicht durch das hochstehende Gras gekommen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass irgendein Sohn von irgendjemanden, mit dem er einmal ein Wochenende verbracht hatte, jemals durch hochstehendes Gras gehen würde. Die junge Generation war ein ziemlich nutzloser Haufen, aber er wollte nicht glauben, dass es schon so weit mit ihnen gekommen wäre. Sollten die Kinder irgendeines Pächters je vor ihm niederknien, dann würde es geschehen, wenn er in seiner hölzernen Hülle zu der kleinen Kirche auf dem Moor gefahren würde. Genau dorthin, wo sich Vater erschossen hatte. Eine sonderbare Sache. Mark erinnerte sich, wie er die Nachricht erhielt. Er hatte gerade zu Abend gegessen, bei Marie-Leonie, die mit gefalteten, vor dem Bauch hängenden Händen neben ihm stand und ihm dabei zusah, wie er seine Hammelkoteletts und gekochten Kartoffeln aß, als der Portier von Marks Club aus angerufen und gesagt hatte, dass ein Telegramm für ihn vorliege. Es gibt schlechte Nachrichten. Es hat einen Unfall gegeben. Man hat Vater erschossen aufgefunden. Er erinnerte sich, dass er seine Koteletts zu Ende gegessen, den Apple Pie aber nicht angerührt hatte. Seinen Bordeaux hatte er ausgetrunken. Währenddessen war er zu dem Schluss gekommen, dass sein Vater wahrscheinlich Selbstmord begangen hatte und dass er, Mark Tietjens, vermutlich verantwortlich war für das, was sein Vater getan hatte. Schließlich war er aufgestanden, hatte Marie-Leonie aufgefordert, Trauerkleidung für sich zu kaufen und hatte den Nachtzug nach Groby genommen. Als er dort ankam, hatte es keine Zweifel mehr gegeben. Ja, Vater hat Selbstmord begangen. Vater war nicht der Mann, der unbesonnen mit gespanntem Gewehr hinter sich durch eine Hecke kroch auf der Jagd nach Kaninchen. So hat man's jedenfalls erklärt. Es gab demnach eine schwache Stelle in dem Geschlecht der Teachens, denn es hatte keinen echten und hinreichenden Grund für den Selbstmord gegeben. Es war klar, dass sein Vater Kümmernisse gehabt hatte. Den Tod seiner zweiten Frau hatte er nie wirklich überwunden. Das musste bei einem Mann aus Yorkshire als Weichheit gelten. Er hatte zwei Söhne und seine einzige Tochter im Krieg verloren. Andere Männer hatten das auch und waren darüber hinweggekommen. Durch ihn, Mark, hatte er erfahren, dass sein jüngster Sohn, Christopher, ein übler Bursche war, aber viele Männer hatten Söhne, die üble Burschen waren. Es gab also etwas Weiches in ihrer Familie. Christopher war ganz bestimmt weich, aber das kam von seiner Mutter. Marks Stiefmutter kam aus dem Süden von Yorkshire. Das sind weiche Leute da unten. Sie war eine weiche Frau, seine Mutter. Christopher war ihr Augapfel, und als Sylvia ihn verlassen hat, ist sie aus Kummer gestorben. Onkel? Der Junge, zu dem die Stimme gehörte, war ans Fußende des Bettes ins Blickfeld getreten. Ich kann verstehen, Onkel, dass Sie uns sehr ungern hier sehen. Es war ein ziemlicher Schlacks von einem jungen Menschen, mit leicht bäuerischen Wangen, lebhafter Gesichtsfarbe, ziemlich hellem Haar, braunen Augen, in aufrechter Haltung, aber irgendwie weich. Er kam Mark bekannt vor, doch wusste er nicht, wo er ihn hintun sollte. Der Junge am Fußende des Bettes schluckte gequält an seinem Adamsapfel. Trotzdem finde ich es ein bisschen hart, dass Sie sich weigern, mit uns zu sprechen. Jedenfalls wusste der Junge nicht, dass er nicht mehr sprach, weder mit Ihnen noch mit irgendjemandem sonst. Nein, nie mehr ein Wörtchen sagen oder einen Finger rühren. Er hatte mit der Welt abgeschlossen. Es ist wie tot zu sein. Oder wie Gott. Der Baum! Der große Baum, Onkel! Aha, sagte Mark zu sich selbst. Der große Baum von Groby war das Symbol der Teachens. Er verdunkelt die Fenster! Die Brautpaare im Umkreis von 30 Meilen gelobten sich unter dem großen Baum von Groby Treue. Es ist doch so, wer einen Baum über sein Dach wachsen lässt, braucht jeden Tag Besuch vom Arzt. Der Junge blökte, ja wirklich. Er blökte. Es gibt ein italienisches Sprichwort, Onkel. Ich glaube das auch. Im Prinzip natürlich. Das ist es also. Sylvia beabsichtigt, mit der Anfrage zu drohen. Sie will den großen Baum von Groby fällen lassen. Man konnte den großen Baum von Groby einfach nicht fällen. Aber allein der Gedanke daran, dass der Baum unter der Obhut von Leuten stand, die dafür kein Gefühl hatten, würde ausreichen, Christopher fast um den Verstand zu bringen. Hat Vater wirklich Selbstmord begangen? Wenn ja, ist Valentine Wenop seine Tochter. Wenig spricht dagegen. Wenn es stimmt, würde Christopher mit seiner Halbschwester zusammenleben. Aber besondere Bedeutung hatte es nicht. Für ihn, Mark, war es unbedeutend. Sein Vater aber war jemand, den so etwas vielleicht zum Selbstmord trieb. Ein glückloser Kerl, dieser Christopher. Wenn man einmal bei diesem ganzen Geflecht vom Schlimmsten ausging, der Vater bringt sich um, der Sohn lebt mit seiner Schwester in offener Sünde, der Sohn des Sohnes ist nicht sein Sohn und Groby geht in die Hände von Baptisten über. Nein. Nie mehr ein Wörtchen sagen oder einen Finger rühren. Es ist wie tot zu sein oder wie Gott. Der Baum, der große Baum, Onkel, er verdunkelt die Fenster. Wer einen Baum über sein Dach wachsen lässt, braucht jeden Tag Besuch vom Arzt. Valentine war von der schrillen Stimme eines kleinen Dienstmädchens geweckt worden, die durch das offene Fenster zu ihr drang. Sie stand am Fenster, benommen und etwas unpässlich wegen ihres körperlichen Zustands. Von der Menschheit sah sie aus dieser Perspektive nur die Spitze eines dreieckigen grauen Huts und einen grauen Reifrock. Das schräge Ziegeldach des Gartenschuppens verbarg das kleine Dienstmädchen. Sie würden ihr Schlafzimmer wechseln müssen. Sie konnten kein Säuglingszimmer gebrauchen, das nach Norden ging. Valentine wurde plötzlich traurig, als ihr jene Farbdrucke in den Sinn kamen. Sie hatte das ganze Haus abgesucht, sämtliche nur denkbaren Schubladen, Schränke, Kommoden. Es war bezeichnend, dass der erste Auftrag von der ersten guten und dazu noch englischen Kundin schiefgehen würde. Erneut stellte sie sich jedes nur denkbare, noch unerforschte Rechteck im Hause vor. Dabei stand sie aufrecht, mit hochgerecktem Kopf, und schaute nicht mehr auf die Person, die dort unten eingedrungen war. Eindringlinge! Alle diese Kunden sind Eindringlinge! Es stimmt natürlich, dass Christophers Talent im Handel mit den alten Möbeln liegt. Wenn er alte Möbel direkt aus dem eigenen Haushalt verkauft, dann erzielen sie bessere Preise. Aber wo waren nur diese verschwundenen Drucke? Vier Rechtecke verblasster, einfacher Farben, für morgen Vormittag versprochen. Die Ränder mussten mit Brotkrumen behandelt werden. Wenn Christopher aber meldete, jemand von diesen schrecklichen Leuten mit den mürrischen Stimmen wolle ein komplettes Schlafzimmer haben, wenn sie ihn bäte, es für sie zurückzubehalten, nun, er würde es tun. Er schätzte sie höher als Geld. Sie glaubte, nein, sie wusste, dass er das Kind in ihrem Leib höher schätzte als die ganze Welt. Christopher war jetzt seit anderthalb Tagen weg. Ohne darüber gesprochen zu haben, wussten beide, dass er kein weiteres Mal anderthalb Tage weg sein würde. Jetzt, bevor die Wehen einsetzten, konnte er die Gelegenheit wahrnehmen. Nun, er hatte sie äußerst energisch beim Schopf ergriffen. Anderthalb Tage, um zur Auktion nach Wilbraham zu gehen, wo es gar nicht viel gab, was sie gewollt hätten. Jene Drucke hatte er völlig vergessen. Das war schrecklich. Wie konnte er nur, wo sie doch wegen des kleinen Chrissy eine gute englische Kundin brauchten? Wie konnte er? Wie konnte er das nur? Es stimmt, dass er fast verrückt geworden ist wegen Groby, wegen des großen Baums von Groby. Darüber redet er sogar im Schlaf, von Groby und auch vom Krieg. Bringt dem Hauptmann eine Kerze, hat er oft im Dunkeln geschrien. Valentine wusste, dass er sich an das Geräusch der Pickel in den Schützengräben erinnerte. Immer ächzte und stöhnte er dabei und schwitzte ganz schrecklich, und sie wagte nicht, ihn zu wecken. Eine Dame unten rief mit hoher Stimme aus, das soll Lady Mark Teachens sein? Das da? Wirklich? Ach, Verzeihung, ich dachte, das wäre die Köchin. Jetzt müsste sie, Valentine, hinuntergehen und Marie-Leonie beistehen. Aber sie wollte nicht. Sie hatte das Gefühl, als schlichen feindselige Wesen die Pfade herauf, und Marie-Leonie hatte ihr für den Nachmittag freigegeben. Valentine hätte ans Fenster springen und schreien müssen. Wenn sie auch nur eine Nadel des großen Baums von Groby anrühren, sollte ich jetzt herunterschreien, dann werden wir ihnen eine gerichtliche Verfügung zustellen, die sie das halbe Leben und ihr halbes Vermögen kosten wird. Das hätte sie tun sollen, um Christophers Verstand zu retten, aber sie konnte es nicht, sie konnte es nicht. Sie hatte sich dazu entschieden, hier eingeschlossen zu bleiben. Ohne aus dem Fenster zu schauen, sah Valentine Marie-Leonies ausdrucksloses Gesicht vor sich und konnte sich die Ausdruckslosigkeit ausmalen, mit der sie andeutete, dass sie nicht beabsichtige, etwas zu verstehen. Dann wieder die hohe Stimme des kleinen Dienstmädchens. Sir Mark scheint sehr stark zu transpirieren. Ich war so frei und habe gewischt. Mon Dieu! Während oben Valentine um Himmels Willen sagte, rief Marie-Leonie Mon Dieu und Röcke und Schürze rauschten auf. Valentine war jetzt an der Tür und versuchte wie wahnsinnig den großen Eisenschlüssel zu drehen. Das schmiedeeiserne Schloss war sehr alt. Man muss den Arzt rufen. Man soll ihn sofort anrufen, hat er gesagt, wenn Mark Fieber oder starke Schweißausbrüche hat. Marie-Leonie würde schon bei ihm sein. Ihre, Valentines Aufgabe war es, zu telefonieren. Der Schlüssel wollte sich einfach nicht umdrehen lassen. Sie versuchte es immer wieder. Sie warf sich mit der Schulter gegen die Tür, die nicht nachgab. Das durfte sie nicht tun. Sie rief nach Hilfe, vom Fenster aus. Sie war ans Fenster gegangen, weil sie das Mädchen bitten wollte, die Leiter für sie am Fenster anzustellen. 2, 3. Sir Mark scheint sehr stark zu transpirieren. Ich war so frei und habe gewischt. Mon Dieu! Man muss den Arzt rufen. Eine Frau auf dem Pfad. Left, right, right, left. Kam langsam näher mit gesenktem Kopf. Sylvia Teachens. Diese Frau auf dem Pfad im grauen Reitanzug kam langsam näher. Eine sehr hochgewachsene, schlanke Gestalt. Unheilverkündend, sehr groß, aber mit zu dünnen Beinen. Natürlich war es Sylvia Teachens. Sei es. Sie hatte zuvor schon um ihren Geliebten gekämpft und genauso könnte sie es wieder. Es war seltsam. Das Gesicht jener Frau war ganz entstellt. So als hätte sie geweint. Das Gesicht geschwollen, die Augen rot. Ah, sie hat den Garten betrachtet und die Stille empfunden und gedacht, wenn ich Christopher das gegeben hätte, hätte ich ihn festhalten können. Aber Sylvia hätte ihn nie festgehalten. Und wenn sie die einzige Frau auf der ganzen Welt gewesen wäre, hätte er sie nicht angeschaut. Nicht, nachdem er sie gesehen hatte, Valentine Wenop. Plötzlich wurde Valentine Wenop zornig. Diese Frau durfte nicht in ihre Wohnstube treten, vor deren Feuerstelle sie den kleinen Chrissy einmal baden würde. Niemals. Niemals, nein. Es würde den Ort verpesten. Allein dadurch wurde ihr bewusst, wie sie diese Frau jetzt verabscheute und wie sie vor ihr zurückschrak. Sie war am Türschloss, der Schlüssel drehte sich. Unbewusst hatte sich ihre rechte Hand daran erinnert, wie man den Schlüssel nach oben drücken musste, damit er sich drehte. Das Telefon befand sich in einer Nische neben der großen Feuerstelle. Mit dem Telefonhörer am Ohr lehnte sie sich seitlich in den Winkel zwischen der riesigen Feuerstelle und der Zimmerwand. Der Arzt, sie sah ihn vor sich, hochgewachsen, rothaarig und sehr liebenswürdig, unheilbar krank und verschuldet, wie das Leben ebenso war. Der Arzt fragte sie am Telefon gut gelaunt, wie es Mark gehe. Er soll sehr stark geschwitzt haben. Ja, es ist möglich, dass er eine unangenehme Unterredung gehabt hat. Der Arzt sagte, na, und Sie? Er hatte einen schottischen Akzent, der rothaarige Mann. Sie bat ihn, ihr eine Beruhigungstablette mitzubringen. Sie sagte, sie habe geschlafen. Wahrscheinlich wird es wieder Ärger geben. Wenn Sie doch ganz schnell kommen könnten? Könnte sie eine Tablette schlucken, würde es wie ein Traum vorübergehen. Es ging wie ein Traum vorüber. Vielleicht gibt's die Jungfrau Maria ja wirklich. Wenn nicht, müssen wir sie erfinden, damit sie sich um Mütter kümmern kann, die nicht... Aber sie konnte, sie, Valentine Wenop, konnte. Das Licht vom Eingang, der sich zum Garten hin öffnete, verdunkelte sich. Marie-Leonie stürzte keuchend herein. Le téléphone! Vite! J'ai déjà téléphoné. Le docteur sera ici dans quelques minutes. Je te prie de rester à côté de moi. Bitte bleib hier bei mir. Egoistisch, egoistisch. Aber schließlich sollte ein Kind zur Welt gebracht werden. Marie-Leonie wird sowieso nicht durch diese Tür hinausgehen können. Sie ist versperrt. Sylvia, ah. Sylvia schaut auf Valentine nieder. Im Gegenlicht kann man ihr Gesicht kaum sehen. Sie schaut auf sie nieder, weil Sylvia so groß ist. Valentine wurde bewusst, dass sie Sylvias Gesicht erst zum zweiten Mal sah. Seine Reglosigkeit war schrecklich. Sie hörte sich ihre ersten Worte sagen, »Sie haben verdorben, was?« Weiter konnte sie nicht. Es ist schwer, dieser Person zu sagen, dass ihre Ekelhaftigkeit so ansteckend ist, dass sie den Platz, an dem man sein Baby baden wollte, verpestet. So etwas tut man nicht. Das Kind in ihr hatte sich bewegt. Es wollte, dass man sie in seinem Haus Mrs. Teachens nannte. Dem stand diese Frau im Weg. Sie konnte dem kleinen Ding nicht den Namen des Vaters geben, deshalb protestierte es in ihr. Es wurde dunkel. Tu was dagegen. Valentine! Valentine! Jemand rief Valentine. Mutter! Die Stimme eines Knaben rief Mutter. Eine sanfte Stimme sagte Mrs. Teachens. Valentine fragte sich jetzt, ob es fair war, dass Leute sie vor Sylvia Teachens Nase als Mrs. Teachens anredeten. Natürlich musste sie für das Dienstpersonal Mrs. Teachens sein. Sie hörte sich sagen, Es tut mir leid, dass Mr. Ruggles mich vor Ihnen als Mrs. Teachins angeredet hat. Wenn du schon meinen Mann hast, dann darfst du genauso gut seinen Namen haben. Sylvia Teachins wandte den Kopf zur Seite, senkte ihn, zweifellos, um aufkommende Tränen zu verbergen. Ich sage es noch einmal. So wahr Gott mich hört. Ich habe nie daran gedacht, ihrem Kind Schaden zuzufügen. Seinem Kind. Oder dem irgendeiner anderen Frau. Keinem Kind Schaden zuzufügen. Ich habe ein feines Kind. Aber ich wollte noch eins. Sein kleines. Aber das Reiten ist schuld gewesen. Jemand schluchzte. Sie biss in ein kleines Taschentuch, das sie in der Hand verborgen hielt. Zum Teufel, sagte sie. Ich spiele für Teachins von Groby, die Kupplerin. Ich überlasse ihnen meinen Mann. Wieder schluchzte jemand. Valentine erinnerte sich jetzt, dass Christopher jene Drucke von der Auktion bei Hand in einem Krug auf der Wiese hatte stehen lassen. Den Krug hatten sie nicht gewollt. Dann hatte Christopher einem Händler namens Hutnut gesagt, er könne diesen Krug und ein paar andere Sachen gegen eine kleine Gefälligkeit beim Transport haben. Bestimmt wird Christopher müde sein, wenn er zurückkommt. Aber er wird zu Hutnut gehen müssen. Gunning kann man das nicht anvertrauen. Sie durften Lady Robinson nicht enttäuschen. Marie-Léonie ging, um nach Mark zu schauen. C'est lamentable, qu'un seul homme puisse inspirer deux passions pareilles dans deux femmes. C'est le martyr de notre vie. Ja, es war beklagenswert, dass ein Mann in zwei Frauen gleichzeitig solche Leidenschaft auslösen konnte. Es heißt, Glück würde niemals töten. Wie ein Klotz stürzte Valentine der Länge nach zu Boden. Zum Glück hatten sie einen Bussorat-Teppich, sonst wäre Chrissy. Sie hatten kein Geld. Arm, arm. 2, 3. Sir Mark scheint sehr stark zu transpirieren. Mon Dieu! Man muss den Arzt rufen. Tu was dagegen. Up and down. Down and up. Valentine, tu was dagegen. Jemand rief. Valentine! Die Stimme eines Knaben rief, Mutter! Mutter! Onkel Mark? Eine sanfte Stimme sagte, Mrs. Teachins. Auf seinem Lager sann Mark Teachins der Befriedigung nach, die ihm vor kurzem in einer großartigen Nacht zuteil geworden war. Wenn man dort draußen in der schwarzen Nacht lag, erschien einem das Firmament ungeheuer groß. Man konnte sich vorstellen, dass sich irgendwie der Himmel darin verbergen konnte und dann und wann still und friedlich war. Man spürte dann, wie die Erde durch die Unendlichkeit kreiste. Unbarmherzige Burschen, diese Nachtigallen. Mit aufgeblähten Kehlen beschimpfen sie einander nächtelang. Der Mann im Bett spürte, wie er zu schwitzen begann. Er empfand Befriedigung und Unruhe. Zwischen Windstößen kann man hören, wie sie sich anschreien. Und wie jeder von ihnen dem brütenden Weibchen erzählt, dass er selbst ein wahrer Teufelskerl ist. Der andere Bursche, drüben bei Gunnings Hütte, ist nichts als ein schmutziger, lausiger Aufschneider. Die Wildheit des Geschlechts. Es gab einen Ort, an dem er zurückkehren wollte, aber es gab auch noch Dinge zu erledigen, zu Ende zu denken. Es fiel ihm nicht mehr ein, worüber er hatte nachdenken wollen. Er war, nein, nicht ärgerlich, betäubt. Ohne Zweifel hatte Christopher eine gute Wahl getroffen. Er hatte sich eine Situation geschaffen, in der er, ohne noch viel dazu tun zu müssen, vielleicht erwarten durfte, bis ans Ende der Zeit weitermachen zu können und Nachkommen zu hinterlassen, die das Land ohne Protzerei weiterbrachten. Ach, Erinnerungen tauchten auf, fast schmerzhaft. Er hatte den Neffen Mark als Neffen Mark anerkannt, ein schwerer Schnitzer. Ein guter Junge. Aber da ist der springende Punkt. Der springende Punkt. Der Junge ist in Ordnung. Aber wenn es doch Inzest gewesen ist, Denkbar, dass Vater hinter einem Kaninchen durch die Hecke gekrochen ist. Vater ist auf dem Kirchhof gewesen, um Kaninchen zu schießen. Left, right, right, left. Dem Pfarrer einen Gefallen zu tun. Daran bestand kein Zweifel. Er wollte keine Kaninchen. Aber einmal angenommen, er hätte ein Tierchen schlecht getroffen und das kleine Viechlein wäre auf der anderen Seite der Hecke umhergehumpelt. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Vater wäre eher hindurchgekrochen, als den ganzen Weg bis zum Friedhofstor und wieder zurückzugehen. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Männer erlösen weitwundgeschossene Beute so schnell wie möglich aus ihrer Todesqual. Das wäre ein Motiv gewesen. Und dass er sein Gewehr nicht sicherte, bevor er durch die Hecke kroch. Viele gute, beherzte Männer sind auf diese Weise gestorben. One, two, two, three. Und Vater war geistesabwesend geworden. Gutsbesitzer Lothar ist so gestorben. Und Peace von Loppel. Und Peace von Colorcoats. Alles gute, beherzte Männer, die lieber durch die Hecke krochen, als um sie herumzugehen und mit gespanntem Hahn. Männer, die nicht geistesabwesend waren. Wenn es so war, würde er, Mark, im Himmel nicht vor seinen Vater treten müssen und sagen, »Hallo, Sir, man sagt, Sie hätten von der Frau Ihres besten Freundes eine Tochter gehabt, die jetzt ein Kind von Ihrem Sohn erwartet, und man sagt, Sie hätten Selbstmord begangen, gegen die Regeln des Clubs.« Es bereitet keinen Kummer, dorthin zu gehen, wo einem so viele große Männer vorausgegangen sind. Sophokles, nicht wahr? Also nach ihm zu schließen, ist es ein verdammt guter Club? Vater hat sehr wahrscheinlich keinen Selbstmord begangen. Er war nicht der Mann, der so etwas tut. Deshalb war Valentine nicht seine Tochter und es gab keinen Inzest. Das Schlimmste war vorbei. Kein Selbstmord, kein Inzest, kein Bastard auf Groby. Ein Papist, obwohl es Marx' Verstand überstieg, wie man zugleich Papist und Kommunist sein konnte. Ein Papist auf Groby und der große Baum von Groby gefällt. Vielleicht ist jetzt der Fluch von der Familie genommen. Wer sagt, ich würde schwitzen? Nun, ich schwitze wirklich. Marie-Leonie beugte sich über ihn. Sie war jung. Ja, so wie damals auf der Bühne von Covent Garden. Ganz in Weiß. Es ist angenehm, was sie mit meinem Gesicht macht. Ein Parfüm wie aus dem Himmel selbst. Und zur Seite lachend. Wie sie gelacht hat, als wir zum ersten Mal. Das zarte, helle Haar. Die sanfte Stimme. Eine Menge Stimmen zogen hinter seinem Kopf vorbei. Zum Teufel, konnten das Geister sein, die im Winde trieben? Oder war er zum Teufel nochmal selbst tot? Tot? Nein. Vermutlich kann man nicht mehr fluchen, wenn man tot ist. Er hätte alles dafür gegeben, aufsitzen und sich umdrehen und sehen zu können. Natürlich hätte er es gekonnt, aber damit wäre der ganze Schwindel verraten. Dafür war er ein zu schlauer alter Fuchs, ihnen die ganzen Jahre blauen Dunst vorgemacht zu haben. Er hätte kichern können. Sein Atem ging ein wenig mühsam. Es wurde dunkel, dann hellte es sich wieder auf. Christopher, er steht am Fußende des Bettes. Er hält ein Fahrrad. Und ein Holzklotz. Das Holz, ein Stück, das aus einem Baum herausgesägt ist, duftet. Sein Gesicht ist ganz weiß. Seine Augen stehen hervor. Blaue Kiesel. Christopher starrte auf den Bruder und sagte, Grobys Mauern sind gefallen. Dein Schlafzimmer ist zerstört, Mark. Deinen Kasten mit den Seevögeln habe ich auf einem Schutthaufen gefunden. Valentine ist auch da und keucht, so als wäre sie gerannt. Sie ruft Christopher etwas zu. Du hast die Drucke für Lady Robinson im Krug gelassen, den du Hatnat gegeben hast. Wie konntest du nur, oh, wie konntest du nur? Wie sollen wir ein Kind ernähren und kleiden, wenn du solche Sachen machst? Jetzt muss ich sprechen, sagte Mark zu sich. Er hatte so lange nicht mehr gesprochen. Seine Zunge schien den ganzen Mund auszufüllen, sein Mund zur Seite gezerrt zu werden. Es wurde dunkel. Leg dein Ohr an meinen Mund. Valentine schrie auf. Die Kindlein weinten. Es war Mitternacht. und die Mutter im Grab ist dran aufgewacht. Ganz altes Lied. Hat meine Amme gesungen. Lass es nie so weit kommen, dass dein Kindlein weint wegen böser Worte, die du deinem Mann sagst. Ein guter Mann. Der große Baum von Groby ist gefällt. Left, right, right, left. Er sagte, halt meine Hand. Sie schob ihre Hand unters Laken und seine heiße Hand schloss sich um die ihre. Dann erschlaffte sie. Fast hätte sie nach Marie Leonie geschrien. Der große, rothaarige, vielgeliebte Arzt trat durchs Tor. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Jetzt fürchte ich. Ich fürchte. Sie sagte, gerade eben hat er gesprochen. Der Arzt streckte seine Hand unter das Laken, beugte sich ganz tief hinunter. Sie müssen sich hinlegen. Ich werde gleich kommen und Sie untersuchen. One, two, two, three. Sie sagte, vielleicht ist es besser, Lady Teachens nicht zu sagen, dass er gesprochen hat. Nein. Nie mehr ein Wörtchen sagen. Oder einen Finger rühren. Es ist wie tot zu sein. Sie hätte so gerne seine letzten Worte gehört. Aber sie hat sie nicht so nötig gebraucht wie ich. Das Ende der Paraden von Ford Madox Ford. Aus dem Englischen von Joachim Utz. Zapfenstreich. Epilog. Erzähler Jens Harzer. Mark Teachens, Stephen Scharf. Valentine Wenop, Anna Drexler. Marie Leonie, Caroline Ebner. Silvia Teachens, Bibiana Beglau. Christopher Teachens, Felix Göser. Gunning, Vovo Habdank. Sohn, Joschka Walser. Dienstmädchen, Jeanette Spassova. Arzt, Franz Petzold. Dame, Wiebke Puls. Ton und Technik, Markus Huber, Fabian Zweck und Andreas Meinetzberger. Regieassistenz, Katrin Herm, Stefanie Ramp. Bearbeitung, Musik und Regie, Klaus Buhlert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion, Herbert Kapfer.